Hallo, hallo, hallo, hallo, Freunde, jetzt machen wir weiter. Anziehen, ausziehen. Ankleiden, ablegen. Also der Apostel Paulus sagt mal, wir sind Auserwählte Gottes, wir sind Heilige, wir sind abgesondert, um so zu leben, wie er es uns hier sagt. Und der Kontext ist, einander so zu vergeben, wie Jesus uns auch vergeben hat. Und dann das Nächste, was er sagt, nämlich als Geliebte. Mein lieber Freund, und das ist keine Entschuldigung, das darf auch keine Entschuldigung sein. Aber viele Menschen, die haben nie gelernt, die Liebe Gottes in ihrem Herzen zu ergreifen. Geliebte Menschen lieben Menschen. Menschen, die Vergebung erlebt haben, die vergeben auch gerne. Menschen, die geheilt sind, die heilen andere. Und Menschen, die verletzt sind, die verletzen andere. Darum können und dürfen wir nicht mit unseren Verletzungen leben. Denn wenn du mit deinen Verletzungen lebst, dann wirst du auch andere Verletzungen verletzen. Und hör zu, es kann kein Mensch heil werden in seinem Herzen, wenn er nicht zuerst sich entscheidet zu vergeben. Und das ist deine eigene Entscheidung. Dafür kannst du niemanden verantwortlich machen. Wie oft habe ich es gesagt in meinen Lehren und Predigten? Wir müssen aufhören, uns als Opfer zu sehen. Niemand ist ein Opfer. Wir sind erwachsene Menschen. Wir können vergeben. Wir können Heilung annehmen. Wir können lernen, so zu leben, wie der Herr es von uns möchte. Und dann müssen wir Folgendes anziehen. Und das Anziehen bedeutet eben, wir müssen uns folgende Gewohnheiten aneignen. Das erste ist, und ich werde das jetzt hier nicht alles aufschreiben, das erste ist herzliches Erbarmen. Hör zu, wie wäre es, wenn du jedes Mal, wenn du verletzt wirst von einem anderen, dir zur Gewohnheit machst, mal innezuhalten und zu sagen, viele Dinge in meinem Leben, die ich getan habe, die waren sehr verletzend Gott gegenüber. Er hat sich meiner erbarmt. Wie wäre es, wenn du dich öfter daran erinnern würdest, wie viel Erbarmen er dir gezeigt hat? Wenn ich mich öfter erinnern würde, wie viel Erbarmen er mir gezeigt hat und dann auch dieselbe Erbarmen anziehe, das heißt, ich mache es mir zur Gewohnheit, herzliches Erbarmen anderen gegenüber walten zu lassen, wenn sie Dinge getan haben, die mich verletzt haben. Das nächste, was er sagt, anziehen, Freundlichkeit. Ach, meine lieben Freunde, wenn ich sehe die Unfreundlichkeit von so vielen Christen, von so vielen Geschwistern, nicht nur im Alltag, auch in Gottesdiensten, auf Konferenzen, einer drängt den anderen vor, einer schüpft den anderen vor, jeder will nach vorne kommen als Erster, jeder will der Erste sein, der noch ein Gebet empfängt. Wisst ihr, wenn ich mal denke, da haben wir Freundlichkeit ja gar nicht angezogen. Es müsste eigentlich so sein, dass die Leute müssen sich um Folgendes streiten. Nein, geh du zuerst, nein, geh du zuerst, nein, geh du zuerst. Nein, ich lasse dir Vortritt, ich lasse dich zuerst. Zieht an Freundlichkeit. Ein Grund, warum auch wir so oft verletzt wurden, ist, weil wir nicht diese Freundlichkeit angezogen haben. Weil wir nicht Verantwortung übernommen haben in unserem Leben und uns eine Gewohnheit im Leben etabliert haben, dass wir in wahrer Freundlichkeit unser Leben leben. Das nächste ist Demut. Demut. Hör zu, mein lieber Freund. Wenn jemand nicht in Demut wandelt, dann wird diese Person auch sie schwer tun zu vergeben. Und ich werde dir sagen, warum. Nämlich Stolz ist was? Ich erhebe mich über den anderen. Stolz erachtet sich selbst immer wichtiger als der, der gerade neben mir steht. Ich habe mir vor vielen Jahren folgende Angewohnheit angeeignet, dass wenn ich einer Person gegenüberstehe, dann werde ich in mir stille und sage ich zu mir selbst, diese Person ist jetzt wichtiger als ich. Diese Person ist jetzt wertvoller als ich in meinen eigenen Augen. Moment, Reinhard, sind wir nicht alle gleich wertvoll vor Gott? Doch, vor Gott schon. Aber wer ist in deinen eigenen Augen wertvoll, du oder die Person? Sagt die Bibel nicht, achtet einer den anderen höher als sich selbst. Und wenn ich lerne, einfach auch Demut anzuziehen, das heißt, ich lerne in einer Lebensgewohnheit zu leben, dass ich einfach lerne, es mich zur Angewohnheit zu machen, mir das anerziehen und zu sagen, okay, ich werde in Demut wandeln. Das heißt, die anderen, die sind immer höher als ich und ich bin nicht höher als die anderen. dann wird es auch ganz anders sein, wenn wir dahin kommen zu vergeben. Denn in vielen Fällen unseres Lebens werden wir dann sehen, dass wir in Wirklichkeit verletzt wurden von anderen, weil wir nicht in Demut gewandelt sind. Das nächste ist Sanftmut. Paulus sagt, zieht an, eignet euch die Gewohnheit der Sanftmut an. Weißt du, Sanftmut ist nicht Schwäche. Ganz im Gegenteil. Sanftmut ist eine kontrollierte, eine selbstbeherrschte Stärke. Sanftmut ist, wenn ich meine Stärke, meine Kraft nicht ausnutze für meinen eigenen Vorteil. So, wenn ich weiß, wer ich bin in Christus, wenn ich mir bewusst bin meiner eigenen Stärke, wenn ich mir bewusst bin meiner Talente, Fähigkeiten, alles, was ich von Gott habe, und ich bringe es jetzt unter die Kontrolle des Heiligen Geistes und unter meine eigene Selbstdisziplin, und ich verwende jetzt meine Stärke, um anderen Menschen und dem Reich Gottes zu dienen und nicht um mir selbst zu dienen, um mein eigenes Reich aufzubauen. Also Sanftmut ist absolut nicht Schwäche. Langmut oder Geduld. Mein lieber Freund, viele Verletzungen, wo wir dann kämpfen, damit den anderen zu vergeben, sind zustande gekommen, weil wir nie gelernt haben, in Geduld zu leben. Was ist das erste Attribut von 1. Korinther Kapitel 13, von den 5. Eigenschaften der Liebe? Liebe ist langmütig oder geduldig, wie es eine andere Übersetzung sagt. Hör zu, ich war vor kurzem mit jemand unterwegs im Auto und ich war der Beifahrer, diese andere Person ist gefahren und da war so dieser typische Sao Paulo-Verkehr. Chaotisch, verrückt, keiner respektiert niemand. 22 Millionen Menschen sind ja sehr viele, die da zusammenleben in einer Stadt. Und das war der absolut chaotische Abendverkehr. Und diese Person, die da am Steuer gesessen ist, die hat den Faden verloren. Aber wie? Da vorne hat sich einer geschnitten, der kam von rechts und da bog links ab, der von links rechts und der bremste von absolutes Chaos. Und immer mehr habe ich gemerkt, wie diese Person stressiger wurde und ungeduldiger wurde. Und ich sagte dann, hör zu, dein innerer Friede muss dir doch wichtiger sein, als wer jetzt im Straßenverkehr was macht. Lass dir doch bitte nicht den inneren Frieden rauben. Diese Person war dann sauer auf mich, wollte das nicht hören, hätte beinahe einen sehr, sehr schweren Unfall gebaut. Denk mal, wenn du im Straßenverkehr, im chaotischen Straßenverkehr bist, ist das ein göttliches Geschenk für dich, dich in Geduld zu üben. Und wie lernen wir Geduld anzuziehen, wenn wir nie Situationen haben, wo wir geduldig sein müssen? Und so viele Menschen machen den Fehler, dass sie den Kindern Dinge wegnehmen, die gut für sie wären, weil sie Geduld lernen können. Wir leben in einer Zeit, wir wollen alles haben und sofort und jetzt und augenblicklich. Und da haben wir diese Eigenschaft uns gar nicht angeeignet, der Geduld. Und dann sagt er weiter, ertraget einer den anderen. Ach, ist das nicht schön? Die Bibel spricht davon, dass wir einander Lasten tragen sollen. Aber hier sagt die Bibel, dass wir einander ertragen sollen, erdulden sollen. Dass wir den anderen mit seinen Fehlern, mit seinen Schwächen erdulden sollen. Hör zu, mein lieber Freund. Nächstes Mal, wenn du eine andere Person verurteilst, sollst du dir vielleicht daran denken, wie geduldig der Herr mit dir ist und wie sehr er dich ertragt, obwohl wir alle, indem wir unser Leben leben, doch in einem gewissen Sinn noch Baustelle sind. Ich habe schon vor kurzem gesagt, würde ich mal gerne ein T-Shirt fabrizieren, das auf der einen Seite steht, ich bin eine neue Schöpfung, und auf der hinteren Seite steht, ich bin eine Baustelle. Denn wisst ihr, das, was wir sind von Christus her, das, was wir sind, weil er es für uns gemacht hat, geschaffen hat, durch das vollbrachte Werk des Kreuzes, das müssen wir jetzt im praktischen Leben lernen zu leben. Und da sehen wir oft die Baustelle. Und genau in dieser Baustelle müssen wir uns immer wieder daran erinnern, so wie der Herr mich erträgt, wo ich dabei bin, alle diese Dinge zu lernen, so ertrage ich auch den anderen. So ziehe ich auch diese Gewohnheit an. Ich bin ein großer Befürworter von angeeignet von angewohnten Eigenschaften, weißt du, von Gewohnheiten, die man sich einfach aneignet. Ich habe so viele fixe, feste Gewohnheiten in meinem Leben. Die Gewohnheit zu meditieren. Die Gewohnheit, jeden Tag in Stille mit Gott zu verbringen, bevor ich meinen Tag anpacke. Und viele Gewohnheiten habe ich mir in meinem Leben angeeignet. Das sind die Gewohnheiten, die mir geholfen haben, auch das zu erleben, was Jesus für mich bereits erwirkt hat. Am Kreuz, durch seine Auferstehung und durch seine Himmelfahrt. Und danach, nachdem er all diese anderen Sachen sagt, dann sagt er, vergebt einander, wenn oder sollte einer gegen den anderen zu klagen haben. Wenn du mal dir diese Angewohnheiten aneignest, wenn du mal sagst, ich mache es mir zum Ziel des christlichen Lebens, anzuziehen, diese Gewohnheiten anzuziehen, mir sie anzueignen, etwas als meinen Lebensstil zu machen, dann wird es so sein, dass du in den meisten Zeiten deines Lebens noch kaum etwas zu vergeben hast. Warum? Weil du geduldig bist mit dem, der da dich auf die Palme bringt. Denk mal darüber. Wenn du mich auf die Palme bringst, muss ich dir vergeben, weil du etwas getan hast, das mich auf die Palme gebracht hat. Korrekt oder nicht? Was ist aber, wenn ich so geduldig bin, dass du mich nicht auf die Palme bringen kannst? Was ist, wenn ich so sanftmütig bin, so langmütig bin, so demütig bin, so freundlich bin, so erbarmend bin mit dir? Dann ist es wirklich der Punkt, dass wir sagen, sollte es auch mal etwas sein, wenn es Klage gibt gegeneinander, dann vergebt, genauso wie Christus vergeben hat. Und zu dem Punkt kommen wir jetzt. Also es ist ein großer Wunsch meines Herzens, dass wir Christen so leben, dass das, wie wir vergeben müssen, das müssen wir lernen, aber dass das nicht eine Sache wird, wo wir ständig vergeben, vergeben, vergeben, vergeben müssen, sondern einfach, wo wir unser Leben so leben, in solcher Liebe, dass es, wenn es wirklich mal dazu kommt, so wie es mir eben geschehen ist, dass diese Person wirklich sich versündigt an mir, ohne dass ich irgendetwas dabei getan habe, ohne mir zur Schuld gekommen habe, lassen. Im Gegenteil, ich bin die extra Meile gegangen. Wenn das Walter kommt, dann vergebe ich so, wie Christus mir vergeben hat. Und damit machen wir im nächsten weiter. Ganz genau, wie sieht das aus, so zu vergeben, wie er vergeben hat. Beim nächsten Mal sehen wir uns. Tschüss und bis bald. Immer wieder, wenn es dann darum geht, dass Leute sich schwer tun zu vergeben oder nicht vergeben haben, dann sagen sie immer wieder Folgendes: Aber die verdienen sich meine Vergebung nicht. Die verdienen sich das gar nicht. Hör zu. Hallo, hallo, meine lieben Freunde. Wenn ihr diesen YouTube-Video genossen habt, wenn ihr diese Lehre genossen habt und gesegnet worden seid und immer wieder kommen Fragen in uns rein, das war so für uns segensreich, wir haben so viel gelernt, aber wo gibt es noch andere Sachen, wo können wir mehr erfahren? Und ganz simpel, wir haben alle Sachen zusammengestellt, wir haben einen Mentoring, eine Gemeinschaft ohne Begrenzungen, wo wir jede Woche 30-minütigen speziellen Lehre aufgenommen haben, nur für diese Mentoring-Gruppe, wo einmal im Monat eine Live-Mentoring ist über Zoom, wo man auch interagieren und fragen kann. Brasilien Kids Care, ein wunderbarer Verein, den der Herr uns geschenkt hat, wo wir Waisenhäuser bauen und Kinderhäume hier in Brasilien. Eine Schule des prophetischen Übernatürlichen auf Deutsch, ähnlich auch in Europa. Unzählige Bücher, die der Herr mir geschenkt hat und die auch auf Deutsch erhältlich sind. Und so viele andere Dinge. Wenn ihr wissen wollt, was es noch alles von uns für euch gibt, einfach diesen Link klicken und dort kommt ihr direkt hin zu der Seite, wo ihr einfach alle Informationen habt, was wir alles noch auf Deutsch zur Verfügung haben für euch. Ganz herzlichen Dank. Unser größtes Anliegen ist es, die Güte Gottes auf der ganzen Welt zu verbreiten und ein Segen zu sein für so viele Menschen. Herzlichen Dank.